Kurzer Nachtrag zu dieser Folge. Leider konnten wir diese Folge nicht mit Yahya abdrehen. Zu Altern und Sterblichkeit wollten wir machen, ja, weil wir es terminlich einfach nicht geschafft haben. Ich glaube, die ersten zwei Tage konnten, ersten paar Tage konnten wir nicht, und jetzt kann er leider nicht, weil er viel zu tun hat. Die Grüße gehen auch diesmal wirklich vom tiefsten Herzen raus an Yahya. Schöne Grüße. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich, deinem Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Was geht ab? Hey, alles gut soweit, Guido? Wie geht's dir? Ja, bei dir auch. Wir haben zwar schon gerade darüber gesprochen, aber, ja, aber man kann ja die Zuhörer mal, wollen ja auch wissen, wie es dir geht. Geht's dir denn gut? Mir geht's gut. Wir haben die erste Woche hinter uns, ja, in der Schule nach den Herbstferien. Und war ein Riesenerfolg. Das, ja, naja. die Ferien hätten wie immer eine Woche auch länger sein können. Ich glaube, das sage ich jede Ferien. Oder auch Ferien. Zwei. Ja, aber ich freue mich auch mega, dass wieder normal, also dass ich wieder arbeiten darf. Ja. Muss ich sagen. Also es ist immer so, das eine Auge freut sich und das andere ist so ein bisschen tränt. Ja. So, ne? Aber ich ist cool, ich freue mich. Wir haben jetzt wieder Wochenende. Ja. Haben einen 9-Stunden-Plan bekommen. Der mega bei dir wahrscheinlich besser ist als bei mir. Ich weiß es noch nicht. Ja, kommt drauf an. Einerseits ist ja. Ich bin immer zufrieden. Ich versuche mal, das Positive zu sehen. Ich habe bisher noch nie einen Stundenplan gehabt, wo ich gesagt habe, ich war absolut unzufrieden. Ich habe voll viele mega ungünstige Freistunden, eine Doppelfreistunde. Was soll man in einer Doppelfreistunde machen während des eine Lockdowns? Eine Springstunde meinst du? Nee, nicht mal. Das VR oder Springstunde? Komplett einfach, erstmal VR müssen wir erklären, wenn du das sagst. Ja, also VR ist Vertretungsreserve, da hat man eine Freistunde und muss dann gegebenenfalls vertreten. Ich habe aber zweimal zwei Doppelstunden frei, komplett frei, ohne das, was im Stundenplan steht. Das ist eine Springstunde. Nein, so ohne Springen, ohne Wechsel, zwei Stunden frei. Ja, aber das nennt man, glaube ich, Springstunde, weil du nein, musst... Springstunde ist, wenn ich die Standorte wechsle oder nicht. Ja, ich weiß, ich habe das, dann habe ich es falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich zwei Stunden am Stück frei. Und ich kann nicht in die Stadt gehen zum Essen oder so, weil ja eh alles jetzt zu ist. Weißt du, was ich meine? Oh, yo. Katastrophe, stimmt. Alter. Dann muss ich zwei Stunden in der Schule chillen und bin so Ansprechpartner. Wie ist man ja sowieso immer. Du kennst es ja. Glückwunsch übrigens nochmal. Du bist ja SV-Lehrer geworden. Ach, du auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch. Yeah. Ich gebe mir eine Faust drauf. Yeah. Ich hoffe, man hat das Klatschen genau, der Fäuste gehört. Wir beide sind SV-Lehrer geworden. Ehrlich gesagt, ich fühle mich sehr geehrt. Oder ist es schon fast offiziell? Fast offiziell. Also, ist ein, ja, wenn, dann ist es ein offenes Geheimnis. Aber ich muss auch sagen, nochmal an alle Zuhörer, auch wenn Schüler gerade zuhören, ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Ja, mega. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte es erst gar nicht machen, weil die Zeit reicht einfach nicht. Ich habe noch ganz viele andere Baustellen bei der Arbeit. Aber da die Schüler so nett und freundlich gefragt haben und ich dann weich geworden bin, muss ich ehrlich sagen, habe ich gesagt, komm, ey, wir ziehen das durch. Ich bin mir auch sicher, es wird ein tolles Jahr. Ja. Vielleicht auch mehr als ein Jahr, wird sich dann zeigen. Ja. Ich wäre ja letztes Jahr schon fast SV-Lehrer geworden, aber dank Gender, ich finde, der Mann ist ja voll unter, also so im unser Beruf ist ja frauendominiert und dann komme ich als Mann, mache so den zweiten Platz in der Wahl und dann wurde der dritte Platz vorgezogen, damit die Schülerinnen und Schüler auch eine Frau so als SV-Lehrer. Du sagst das jetzt, ist das so offiziell eigentlich bekannt bei den Schülern? Oh. Egal, nicht egal. So wichtig, ist ja eh vorbei. Mir fällt gerade ein, ich war in meiner Schulzeit, war ich auch zwei Jahre SV-Schüler. Oh, krasser Typ. Ja, krass. Mich hat sowas nie interessiert. Ich weiß nicht, erst jetzt, wo ich Lehrer bin, nichts gemacht damals leider, aber Ja, unser Thema heute, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind erfolgreich in die Woche gestartet. Wie sieht es denn bei dir aus? Das war eine Überleitung. Ich habe den Pass gar nicht bemerkt. Auch geil. Ja, was heißt Erfolg? Gute Frage. Ja, wir sind erstmal erfolgreich durch die erste Woche gekommen. Keiner von uns ist krank. Ja, noch Gott sei nicht. Dank. Das ist schon mal der größte Erfolg, gesund zu bleiben. Gesund bleiben zu dürfen. Ja, aber jedes Mal, wenn hier so die Dings losgeht, diese Durchsage, man hat ja immer so ein Piepen, also so ein Signal, das uns dann aufmerksam macht, so nach dem Motto, ey, jetzt kommt eine Durchsage. Und jedes Mal, wenn ich dieses Signal höre, denke ich dann immer so, okay, jetzt werde ich ausgerufen, um in Quarantäne zu gehen. Ach, oder Quatsch, so. Nein. Ach, ganz entspannt, da darfst du dir auch keinen Stress machen. Ja, wobei, die würden niemals so eine Ausrufaktion machen, weil dann wird voll die Panik ausbrechen, dann würden alle Kinder rausrennen. Natürlich. Oder so. Die rufen direkt SEK und so. Ja, dann nee, man wird dann, mit Handschellen. Man wird nur ausgerufen, einmal ins Sekretariat, mit Tasche. Wissen wir ja gar nicht, ist ja noch nie passiert. Und bleibt auch hoffentlich so. Aber was bedeutet Erfolg? Erfolg heißt für mich als Lehrer, ganz ehrlich, SV-Lehrer werden. Echt jetzt? Nein. Ja. Was heißt Erfolg? Also Erfolg heißt für mich, als ja in meiner Position als Lehrer, heißt Erfolg einfach, bei den Schülern einen Aha-Moment hinterlassen. Mhm. Auch wenn es nur einer im Laufe der ganzen Schulzeit ist, den du quasi den Schülern mitgegeben hast. Mhm. Einfach was bewirken, was Positives bewirken. Mhm. Deswegen machen wir auch zum Beispiel den Podcast. Wir wollen ja einfach Positives bewirken, weil so viel schlecht ist. Aber wenn auf der Welt. Jetzt angenommen, du bist jetzt ein Superschurke. Okay. Oder irgend so ein, nennen wir jetzt so Anti-Held. Mhm. Und du erreichst was Positives, dann ist das ja für dich kein Erfolg, weil das ist ja, weißt du, was ich meine? Ja. Also deswegen will ich es nochmal nicht mit einem Beispiel, also das Beispiel ist sehr gut und das passt auch zu dir, aber ich würde es vielleicht nochmal verallgemeinern, ohne Beispiel. Weißt du, so, dass man sagt so, meine Idee ist so von Erfolg, ich investiere etwas, ich gebe vielleicht Lebensenergie auf oder ich gebe vielleicht auch einen Teil meiner Freizeit oder Freiheit auf. Ja. Weil ich ein Ziel verfolge und ich bin erfolgreich, wenn ich dieses Ziel in meinem, also mein Handeln hat ja einen Zweck. So jedes Handeln hat eine Motivation und wenn dieses Handeln quasi seinen Zweck die Bedürfnisse dieser Motivation erfüllt oder seinen Zweck erfüllt, dann bin ich erfolgreich. Okay, wenn du dein Ziel dann erreicht hast, bist du dann erfolgreich gewesen und kannst dich zurücklehnen? Ja, okay. Dann, und ich glaube, das dann habe ich eine andere Definition von Erfolg. Und ich glaube, zurücklehnen sage ich jetzt nicht, weil ich finde, Erfolg muss man ja auch erhalten. Also ich finde, Erfolg ist ja auch so eine Sache, die ist individuell situationsabhängig. Jetzt, wenn du als kleines Kind dir sagst so, boah, ich will jetzt unbedingt oben aufs Regal klettern, um an die Keksdose zu kommen, dann ist das für dich ein Erfolg, für wenn du ein kleines Kind wärst. Aber wenn du jetzt so in unserem Alter, ist es ja kein Erfolg, einfach an die Keksdose zu gehen. Wenn wir jetzt mal ganz allgemein sprechen, ohne irgendeinen Beruf oder irgendein Alter zu tun, ist Erfolg ja eigentlich nur das, dass man stetig Fortschritte macht. Oder? Ich würde vielleicht nochmal differenzieren zwischen kurzfristigen und langfristigen oder mittelfristigen Erfolgen. Es gibt ja Erfolge, die du... langfristige würde ich vielleicht so einordnen, dass du diesen Erfolg erhältst, also dass der weiter erhalten bleibt, plus dass du längere Zeit daran gearbeitet hast. Ein kurzfristiger Erfolg ist vielleicht das, was so im Alltag ist, dass du dir sagst, oh hier, krass, ich habe jetzt beim Tischtennis gewonnen oder beim Badminton oder beim Basketball. Ja, aber dein langfristiger Erfolg wäre dann zum Beispiel beim Tischtennis oder beim Basketball, dass du fit bleibst, gesund bleibst, sportlich bist, keine Ahnung, eine Medaille gewinnst, bis du nicht mehr kannst. Also körperlich irgendwie nicht. Ja. Aber ja, das hängt miteinander zusammen. Aber das wären ja langfristige Erfolge. Aber man könnte die auf jeden Fall schon in zwei Aber es gibt Teilen. Ja auch Meilensteine und die können ja auch Erfolge sein. Genau. So Etappensiege. Ja. Oder wenn du jetzt nur ein kleines Ziel im Alltag hast, kann es ja trotzdem Erfolg sein. Ja. Ich finde aber auch, da haben wir gestern zufälligerweise auch im Philosophieunterricht in 10 drüber gesprochen. Wir lesen momentan das Buch von, ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt, aber Hektors Reise. Ja. Genau. Ist das jetzt aber keine Buchempfehlung, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es auch nicht empfehlen. Also ist okay, also gibt es coole Stellen, aber im Gesamten hat mich das Buch ein bisschen enttäuscht, aber ist okay. Also man kann mitarbeiten, sage ich mal so, auch im Unterricht. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Erfolg ist. Und da ging es eigentlich um irgendeinen Freund von diesem Hektor, der irgendwie voll mega erfolgreich ist und immer nur unterwegs ist, also erfolgreich in seinem Job, in Anführungsstrichen erfolgreich, immer nur unterwegs ist, keine Zeit hat, aber für seine Frau und seine Kinder oder überhaupt eine Familie zu gründen und immer nur nach oben blickt und immer nur weiter will, immer mehr Geld verdienen will, immer mehr Macht haben will, aber nie wirklich Zeit für sich hat. Und als er Hektor halt getroffen hat in diesem Buch, seinen alten Freund, Schulfreund, glaube ich, oder so war das, da hat er halt zum ersten Mal wieder so Zeit für sein Privates gehabt, ne? Und dann hat Hektor ihn, zusammen rausgehen und so, ne? Hat Hektor ihn halt gefragt, ja, wie bist du eigentlich glücklich, weil darum geht's ja so, ne? Fühlst du dich glücklich, denkst du, du bist erfolgreich hin und her? Und da ist er dieser Frage immer ausgewichen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gefährlich bei der Suche nach Erfolg oder bei den Schritten nach Erfolg, dass das Mittel zum Zweck an sich wird. Und das ist sehr gefährlich. Also man verdient, natürlich, Geld ist auch wichtig zum Überleben, man braucht es, so, ne, ist alles gut, ist ja nichts Schlimmes. Aber Geld darf nie Zweck an sich selbst sein. Also Geld, du darfst nicht Geld verdienen wollen, damit du Geld verdienst. Aber dann muss man vielleicht auch da wieder differenzieren zwischen ökonomischem Erfolg und vielleicht emotionalen, psychomentalen Erfolgen. Ja, oder ja, so, ja, ne? Natürlich. Da kann man oder körperlichen, physischen Erfolgen, wenn du jetzt trainieren gehst oder so. Und ich finde, jeder Mensch legt sich ja unterschiedliche Schwerpunkte. Also wenn ich jetzt von mir zum Beispiel sprechen würde, ich spare halt sehr viel Geld an. So, ich habe schon für mich so einen ökonomischen Erfolg, aber nicht, weil ich es will, sondern weil ich einfach wenig materialistisch bin. Also wenn ich jetzt in was Neues investiere, bin ich eher pragmatisch. Und ich investiere auch in Sachen, die mich wirklich, also ich reflektiere das und investiere zum Beispiel in Dinge, die mich glücklich machen, mental so. Ja, ich kaufe mir nicht jetzt irgendwie jedes Mal ein iPhone, neues, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, weil ich weiß, dass mich das iPhone irgendwann auch wieder unglücklich macht. Haben wir, glaube ich, auch schon mal so als Beispiel gehabt, ne? So die Lehre im Buddhismus ist ja auch so, dass alles, was du neu hast, ist am Anfang, alles, was dich glücklich machen kann, macht dich auch unglücklich. Auch die Liebe, weil du weißt, dass du den Menschen irgendwann verlieren wirst durch unsere Vergänglichkeit und, ne? Und also da kommt es immer darauf an, welchen Erfolg fokussiert man. Und ich glaube... Aber wir dürfen niemals das Wort um vergessen. Ich mache das und das um. Ja, ja, klar. Du machst nichts also, um etwas nicht. Jede Handlung hat eine Motivation. Ja, ja, also... Ja. Oder auch ein Zweck. Jein, jein. Irgendwann hört das halt auf. Ne? Wenn du sagst, wofür, wofür und wofür, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, da kommst du nicht weiter. Ja, irgendwann verrennst du dich darin, wenn du jetzt zum Beispiel arbeitest und du möchtest irgendwie Erfolg haben, kann ja auch in Form von Anerkennung sein oder sonst was oder finanzielle Anerkennung. Und wenn dieser Erfolg ausbleibt, aber du trotzdem in dieser Spirale weiter drin bist, dann hast du irgendwann gar nicht mehr so diesen Film so, ey, warum mache ich das überhaupt? Ja, ja, also warum man kann sich da verrennen. So, warum lasse ich mich so auseinandernehmen? Irgendwann wird es einen Punkt geben, da wiederholt man sich oder man kommt dann in so einen Kreis, der sich dann immer wieder wiederholt. Aber dann muss man sich ja neu orientieren. Ja, oder man hat halt einen Punkt, den man über alles stellt. Ja. Dieses Über-Ich oder nenn es für Gott oder für deine Religion oder einfach für das Leben nach dem Tod oder für die Wiedergeburt, egal woran du glaubst halt. Ne? Ja, also ja. Das ist halt, irgendwann kommt ein Punkt, wo man irgendwas nicht mehr erklären kann. Mhm. Das ist genauso, was glaubst du, was wenn ist ein Kind immer wieder fragt, ja und warum, warum, warum, irgendwann so, jetzt warum hat es den Urknall gegeben? Ja, ja, erklär mir das mal, warum? Und dann immer weiter, warum? Welchen Erfolg gab es dadurch? Genau, ja, aber ne, man muss sich dessen schon bewusst sein. Ja, ich habe gerade so drüber nachgedacht, was wäre der Erfolg für einen gläubigen Menschen? Aber das ist ja eigentlich klar. Was wäre das? Haben wir letztens noch drüber gesprochen, was das für mich ist, aber ich frage dich nochmal. Was das konkret für dich war, ja, wir haben schon sehr viel darüber geredet, deswegen kann ich das jetzt gar nicht konkretisieren, aber ich glaube, der eigentliche Erfolg eines Gläubigen ist es quasi so in ja, ich kann es nicht in deinen Worten sagen, aber so nach Gott zu leben und darauf zu pfeifen. Seine Zufriedenheit zu erlangen. Seine Zufriedenheit, genau. Also in seinem Licht zu stehen, wollte ich sagen. Ja. Ist ja auch seine Zufriedenheit, ne? Ja. So quasi so zu leben, wie es jetzt in der Bibel zum Beispiel, wie es Jesus uns gezeigt hat oder gesagt hat, ja. Um dann zum Beispiel auch dieses Leben nach dem Tod zu haben, ne, zu erlangen. Und das ist ja auch eine Form der, ja, der Zufriedenstellung Gottes, weil du das sonst nicht erlangst, ne? Oder erlangen kannst. Licht spielt auch immer eine recht wichtige Rolle, fällt mir gerade so ein. Für Erfolg? Ne? Ja, man steht also im allgemein. Rampenlicht. Ja, aber Licht ist immer, also bei uns ist, also im Islam gibt es auch dieses Wort Licht, das heißt Nur, aber das ist nicht dieses Licht, was man so, man kann es schwer übersetzen, es ist nicht dieses Licht, sondern dieses wirkliche Licht, was wir als Wellenlänge kennen, sondern es ist so dieses Erleuchtende, diese Erleuchtung, diese zur Kenntnis nehmen, die Wahrheit sehen, so, ne? Das, was wirklich ist, so, fällt mir gerade ein. Und das ist für mich so, religiös gesehen, ist das Erfolg. Einfach nach den Werten und Normen leben, Gutes zu schaffen, Licht zu erlangen, ne? Positives zu schaffen, live on the Gerechtigkeit walten zu lassen, ehrlich zu sein, jetzt kommt das das ist für mich meistens immer das, also was heißt meistens, eigentlich ist es immer das das letzte um seine Zufriedenheit zu erlangen. Punkt. Ja. Und im besten Falle dann noch im Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft seine Zufriedenheit zu erlangen. Definitiv, ja. Und das natürlich, da kann man natürlich auch sagen, warum das, also, und das will ich Punkt, Punkt, Punkt. Aber das, was danach kommt, sind dann nur noch so zusätzliche Punkte. Ich glaube aber auch so, um erfolgreich zu sein, und das kommt ja auch aus der Religion, kann aber auch aus der allgemeinen Philosophie sein, dass du so Gewohnheiten entwickelst, so kleine, also so small habits, also kleine Gewohnheiten im Alltag, die quasi zu den Ecksteinen werden, dass deine Handlung an sich, also durch diese kleinen Gewohnheiten, sowieso schon sehr zielführend sind und dich zu deinem persönlichen Erfolg führen. Ja? Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen von diesen Small Habits oder wie du es gerade genannt hast? Wenn du religiös bist, ist es natürlich alles Mögliche, was so Nächstenliebe oder Barmherzigkeit ist, ne? So in Gewohnheiten. Dass du zum Beispiel feste Ritualien hast mit deiner Familie, dass du zum Beispiel sagst, so, boah, weil Religion bedeutet ja auch Gemeinschaft, dass du vielleicht jeden Tag eine feste Mahlzeit mit einem Familienmitglied oder mit einem Mitbewohner genießt, sage ich mal, und dich auch von nichts ablenken lässt. Auslebung von Nächstenliebe vielleicht oder auch den Gottesdienst an sich oder Gottesdienst in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie man das im Islam nennt oder ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Gottesdienst. Mhm. Also der Gottesdienst findet ja nicht nur dann statt, wenn du in die Moschee gehst oder in die Kirche, sondern auch auf der Straße. Ich sage auch immer, der eigentliche Gottesdienst, jetzt habe ich gerade den Tisch getroffen, ich hoffe, das hört der Hand, die Zuhörer jetzt nicht so krass. Der eigentliche Gottesdienst fängt ja dann an, wenn man aus dem Gotteshaus, aus der Kirche, aus der Moschee oder sonst irgendwas rausgeht. Weil dann wird es ja schwierig. Ja. Also dann finde ich, also ist jetzt meine persönliche Meinung, dann fängt der eigentliche Gottesdienst an. Weil in die Kirche gehen und beten oder in die Moschee gehen und beten, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, muss halt, also es ist für jeden vielleicht anders, aber das weiterhin zu tun, wenn man nicht da ist und, ne? Ja. Das und ich glaube auch, Erfolge kann man auch so ein bisschen quasi, Erfolge kann man auch so ein bisschen als Ernte einer Frucht vielleicht auch vergleichen. Und ich glaube, erst dann, wenn du zum Beispiel, jetzt wird es voll religiös hier, erst dann, wenn du quasi rausgehst und deinen Gottesdienst an der Gesellschaft leistest, an deinen Mitmenschen, dann trägst du erst diese Früchte der Lehre, die quasi eine Religion hat, ja. Das, was die uns lernen, wenn du das verkörperst, dann trägt dieser Erfolg Früchte im Gottesdienst am Menschen, so, weißt du? Genau. So außerhalb der Kirche, außerhalb der Institution. Theorie und Praxis. Genau. Ja, Theorie und Praxis. Aber jetzt mal kurz wegzukommen von Schieben der Religion. Schieben wir das mal komplett weg. Ja, das ist besser. Bevor es sonst heißt, wir sind hier Dings zu cut, bekernt oder so. Wir cutten jetzt hier einfach und fragen jetzt einfach herzlich mal. Herzlich willkommen bei Ganz ehrlich, dein Missionierungspodcast. ich wollte darauf eingehen, was denn eigentlich so in der Gesellschaft als erfolgreich gesehen wird. Ja, fettes Geld, Auto, Geld. Ja, Geld, fettes Statussymbole, Auto, Haus, Klamotten, irgendwelche Brands. Ich finde, ganz viel ist es immer so Brands, die dann irgendwie, selbst wenn die gar nicht so teuer und erschwinglich sind, aber dann sind es immer diese Fashion-Brands oder für Autos, also Marken, ne, Marken einfach, dass du so Brands hast, sei es jetzt am Smartphone oder sonst was, wo dann alle sagen, krass, Alter, der hat jetzt ein iPhone. Also ich weiß, damals, als ich noch angefangen habe zu studieren, da war das, oder gerade auch so am Ende, wo ich noch im Abi war, boah, du hast ein iPod, und da kam das gerade das erste iPhone 2G raus. Ja, ja. So, da dachten alle so, boah, krass, Alter, der hat ein iPhone und so, weißt du? So, oder boah, der trägt jetzt Klamotten von keine Ahnung was. Wobei das heute auch schon wieder so inflationär ist, weil die meisten ja auch Fakes tragen, ne? Ich glaube gar nicht mehr. Also zu meiner Schulzeit. Nein, heute sind die krasser mit Fakes. Glaub mir, Bro. Nee, ich glaube nicht. Safe, Alter. Nein, ich glaub Schreibt nicht. Uns mal in die Kommentare, ob ihr alle Fakes tragt. Die meisten geben es nicht zu. Ja, ist ja auch egal. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich sag ja auch, es ist völlig egal, was du trägst. Es kommt viel mehr darauf an, wer da drin steckt. So, ne? Und egal, was du trägst, wenn du kein cooler Typ bist, dann bist du kein cooler Typ. Ja, aber Bro, zum Beispiel diese Yeezy Boosts. Ne? So voll viele Kinder, nicht. Das sind diese Schuhe von Adidas in Kooperation mit Kanye West. Und ich schwör's dir, als ob alle Kinder, so viele Kinder, ich meine, wir sind an einer städtischen Schule in der Innenstadt, also Innenstadtbereich. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir hier arme Kinder hätten, aber ich glaube nicht, dass alle so gut ökonomisch dastehen, so von ihrem Status her, dass die alle 300, 400 Euro Schuhe tragen. Auch teilweise diese Pieces, sage ich mal in Anführungsstriche, die so limited sind, dass die auch teilweise 800 Euro kosten. Okay, vielleicht habe ich einfach das Auge dafür nicht und kann das nicht unterscheiden. Glaub mir, aber ich weiß noch, zu meiner Zeit war das immer so, Sommerferien, vorbei, Schule, alle haben Markenklamotten. Ja. Weil sie im Urlaub waren. Türkei oder so, ne? Spanien-Urlaub. Aber das hat man damals immer voll krass gemerkt. Ich weiß nicht, mittlerweile. Wir haben auch immer am Strand. Aber die Leute, guck mal, heutzutage ist es wirklich so, die Leute haben wirklich Markensachen an. Ey, ich habe meinen ersten Markenschuh, wirklich Markenschuh, mit, ich glaube, 17 gekauft. Dito. Ja, mit 17, mit ich weiß 15, noch, das war so ein richtig geiler. So ein grauer Stoff, Das waren so diese Chucks-mäßig Style. Ah, aber die Marke okay. Ich glaube, das war Diesel. Okay, krass. Für 80 Euro, glaube ich, damals. Boah, da rollt der Rubel. Und ich weiß noch genau, ich war so in der Küche am Essen und ich bin immer genau von der Schule nach Hause gefahren und habe dann immer gesehen, da diese Schuhe am Schaufenster. Bin da mal vorbei und ich so, boah, geile Schuhe und so, aber voll teuer, 80 Euro, 90 Euro oder was das war. Ja, ja. Und dann war ich irgendwann zu Hause halt am Essen nach der Schule. Ich so, ja, Mama, ich würde mir gerne neue Schuhe holen. Ne? Ich habe ja damals nämlich gearbeitet und ich so, ja, wie sieht's aus? Meinst du, geht was klar? Und meine Mutter so, ich weiß noch, ich küsse ihre Hand immer noch heute, ich küsse ihre Hand dafür, das werde ich nicht vergessen. Die so, mein Sohn, ganz ehrlich, deine Schuhe sind schon so alt und du trägst schon so lange, kauf dir, egal was. Ich so, was? Krass. Die hat mich voll gefreut. Sie so, ja, hol einfach, egal wie, ja, egal wie toll, die so, hol einfach. Und ich war so richtig positiv überrascht, weil das war so, die so, ja, mach mal. Und ich dachte, jetzt kommt erstmal Gegenwind, ich muss dir das tausendmal erklären. Ja, das ist ein gutes Schuh, die sehen schön aus, ich möchte mir das gönnen. Die so, ja, egal, hol mal einfach. Krass. Der einfach sogar holt. Und dann bin ich mir die holen gegangen. Ey, ich hab die voll der Erfolg. Kronen. Ja. Aber ja, wie gesagt, um nochmal nicht vom Thema abzuschweifen, Erfolg ist so, finde ich, auch hängt auch viel mit Glück zusammen. Also dich Glück nicht fühlen, zufrieden sein. Zur rechten Zeit, am rechten Ort sein. Ja, das ist jetzt dieses Luck. Ja, Happy aber du hast doch gerade gesagt, man braucht Glück. Nein, glücklich sein meine ich. Ach so, also ich wollte dieses Glück haben. Ach so, ich dachte schon so, ja, okay. Nein, nicht dieses Luck. Ja, ja. Also nicht Happiness, sondern Luck halt. Ja, aber ich bin bei Happiness. Wenn ich Glück sage, dann rede ich über Happiness. Also glücklich sein. Zufrieden sein, aber sich nicht zufrieden stellen. Ja. Ich bin zufrieden mit allem, was ich habe, gebe mich aber nicht zufrieden, sondern mache immer weiter. Ich arbeite weiter an meinem Ziel und verfalle nicht in diese weltlichen Dinge, in das Geld, in den Ruhm, in den Erfolg. Ich brauche kein Lob. Klar, nein, doch, wir brauchen alle Lob. Das ist menschlich, man braucht Lob. Man muss auch mal hören, dass man etwas gut gemacht hat, weil wenn man das komplett abstellt, dann wird man irgendwie, dann ist man auch voll unsicher, das ist voll normal. Aber also, naja, ich muss nicht oben stehen, um oben zu stehen und nach unten zu gucken. Ja, ja, ja. So, das ist, ich bin bei dir auf jeden Fall. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, auch erkennen. Ich glaube auch, ich will nochmal zwei wichtige Aspekte mit reinbringen, bevor die Folge wieder vorbei ist. Erstmal würde ich so generell fragen wollen, was glaubst du, also was ist so der größte Erfolg, der jetzt so gegenwärtig passiert ist, vielleicht in deinem Leben, vielleicht gesellschaftlich, vielleicht in jemand anderes Leben, vielleicht auch öffentlich, nicht öffentlich, was ist so der größte Erfolg, der dir aktuell so einfällt, der jetzt so passiert ist? Mir selber? Vielleicht auch anderen? Also nein, aus meiner aus meiner eigenen Sicht oder was die Leute eher von außen betrachten würden? Du bist frei. Was ist der größte Erfolg, der dir in den Sinn kommt? Der größte Erfolg ist, dass ich mit beiden Füßen in meinem Beruf stehe und mir da sehr Spaß macht und ich seitens der Schüler immer positive Rückmeldungen kriege und mit denen auch, also dass wir gemeinsam sehr viel Spaß haben im Unterricht und auch Gutes schaffen, glaube ich. Und das ist mein momentan von außen betrachtet größter Erfolg. Ja. Aus meinem Inneren ist es, dass ich mich selber immer weiterbilde, mehr Bücher lese, disziplinierter geworden bin mit dem Alter auch und mich immer weiter versuche eine bessere Version von mir selber zu sein, von Tag zu Tag. Boah, er haut raus dir. Ich sag nicht, dass ich das schaffe, aber ich versuche es, also der Weg dahin. Das ist aus meiner Sicht so. Auf dem Weg zu bleiben ist der Erfolg, ne? Ja. Ja. Ist das nicht, ich gebe die Frage zurück. Mittel zum Zweck wäre das doch wieder, oder nicht? Weißt du, wofür ich du das aber mal, sein willst? Ja, natürlich, ich weiß wofür. Ja, habe ich ja eben verraten. Also jetzt aus meiner persönlichen Sicht ist, glaube ich, der größte Erfolg für mich selber. Ich habe mehrere, zwei würde ich jetzt nennen und einen dritten gesellschaftlichen Erfolg vielleicht. Persönlicher, beruflicher Erfolg ist für mich so, den ich jetzt gerade hatte, das habe ich gemerkt, so, ich habe so voll krass mit meinen Kids so, ich habe so aus dem Studium so topologisches Feldermodell, so Grammatikkacken gemacht, ne? So, da siehst du so Satzlieder und da gibt es so eine linke und rechte, Corona-Husten, linke und rechte Satzklammer, wo die Verben drinstehen und keine Ahnung was, und anhand dieser Verbstellungen erkennst du, ob ein Satz ein Haupt- oder ein Nebensatz ist. Und dann erkennst du auch, ob dort Kommas gesetzt werden müssen oder nicht. Ey, und ich sag's dir, ohne Scheiß, Mann, ich habe das mit meiner Klasse letztes Schuljahr in der Unterrichtsreihe Grammatik gemacht, in der 6. Klasse. Jetzt in der 7., ich schwör's dir, die haben so wenig Kommafehler gemacht. Also, Hammer. Aber das ist so krass. Also es gab so Kinder, so auch Refugees, also Geflüchtete, muss ich sagen, die nicht so lange in Deutschland sind, vielleicht erst seit der Grundschulzeit, ne? Und selbst die machen keine Kommafehler mehr. So, weißt du, gut, selbst wenn der Effekt jetzt nicht so, wobei, letztes Halbjahr, das ist jetzt gut, ein halbes Jahr bis 8 Monate her, dass wir diese Arbeit geschrieben haben über Grammatik. Mhm. Und die können immer noch Kommasetzungen. Hammer. Weil die, ich habe denen auch gesagt, so, ey, wenn ihr eure Arbeit nochmal korrigieren wollt, ne, so im Nachgang, orientiert euch, wo die Verben sind im Satz, ne? Und ein Mädchen hat im ganz, in jedem Satz, Satz für Satz, so die Verben unterstrichen, um zu gucken, so, ey, was gehört Hammer. Zusammen und so, und hat danach die Kommata gesetzt. Mega das krass. War mega geil, das hat mich so cool. glücklich gemacht, ja. so happy, weil aber ich dachte so, ey, guck mal, das, ich ist hab, das ist so angekommen, ja. weißt du? Dann privater Erfolg für mich so, dass ich jetzt nach und nach mehr so die Erkenntnis habe, auch mal so auf mich zu achten. Ja. Ne? Mhm. So nicht irgendwie mich in Arbeit zu verlieren und mich zu stressen, sondern auch mal wieder Ja zu mir selbst sagen. Ne? So, ja, ja. so, dass ich Bock habe, auch mal was für mich zu tun. Mhm. So fotografieren gehen habe ich wieder voll viel gemacht, was jetzt das letzte halbe Jahr. Ich habe ja angefangen damit, zu Corona, als das anfing so. Und dann habe ich das ja, wo die Schule wieder auf war, voll schleifen lassen. So. Ich hatte kaum noch Zeit und kaum Bock und so. Und jetzt war ich halt in Ferien wieder gut unterwegs und ich will das jetzt echt mal wieder so durchziehen einfach. Und auch einfach mal so privat an mich denken und nicht nonstop jedes Wochenende am Schreibtisch hängen oder ja, so. Ja, ja, ja. Nee. Also gerade bei uns Lehrern ist das ja so, man denkt immer so, ja, 6 Stunden Unterricht, dann also frei. Nee, so Arbeit, ist es halt nicht. Arbeit ist nicht alles. Also natürlich ja. ist es wichtig, einen gewissen Einsatz zu zeigen auf der Arbeit, sonst würde man den Job ja auch nicht machen. Man macht ja meistens einen Job, der einem am Herzen liegt. Ja. Aber ich muss auch sagen, irgendwo muss man auch die Waage finden. Ne? So, du kannst auch, so sehr dein Job deine Passion ist, du kannst nicht gut sein, wenn du nicht auch deinen privaten Ausgleich hast. Ne? Genau. Und einen gesellschaftlichen Erfolg finde ich einfach, dass immer mehr Leute, und das finde ich wirklich gut, klar, wir haben da draußen auch voll viele Vollidioten, aber immer mehr Leute sind dafür auch so sensibilisiert für Rassismus, egal in welche Richtung, weißt du, so, das finde ich auch gut, also ich finde gut, dass diese Debatte anfängt, ja, dass, und ich finde auch, Rassismus findet auch gegen Deutsche statt, ja, ja, natürlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel natürlich. Sagen, oh, hier dieser Allmann und so, ne, so, oder oh, typisch deutsch, ist das ja eigentlich auch schon latent rassistisch, so, eigentlich, aber das sagt ja keiner, weil jetzt zum Beispiel bei dir, weil, ich sag mal, die Türken haben in Deutschland ja nicht so eine History wie die Deutschen, so, weißt du? Und andersrum finde ich auch ziemlich viele Deutsche, ziemlich krass einfach. Du weißt aber, dass ich Deutscher bin, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt auf Türken kommst. Ja. Mach nur Spaß, alles gut, weiter geht's. Nein, aber du weißt, was ich meine. ja, und, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also für Nein. mich bist du auch Deutsch. Also, ja, ne, weißt du, was ich meine? Ich wollte dich nicht denke auch nicht in Nationalität. Nein, alles gut. Aber nur in Religion. Guter Front. Guter Front, ja, guter gut. Front. Macht nur Spaß. Die Zuhörer kennen uns ja mittlerweile. Ja, ich hoffe doch. Und die, die neu einschalten, denken so, boah, was ist da denn los? Okay. Ja, und dann noch letzten Punkt, den ich besprechen wollen würde, bevor wir hier Feierabend machen. Welchen Tipp würdest du rausgeben? Welche Erfolge sollten die Menschen im Allgemeinen für sich finden, um vielleicht, wie du sagst, glücklich zu sein oder ihr Glück zu finden? Oder wie findet man heraus, welcher Erfolg uns glücklich macht? Wie findet man heraus? Oder unser Sein definieren. Also erstmal muss man sich selber, glaube ich, fragen, ob man zufrieden mit sich ist, ob man glücklich ist und ob man denkt, dass man erfolgreich momentan ist einfach. Mhm. Und wenn man das nicht denkt oder wenn man da keine Antwort drauf hat oder nicht die richtige Antwort für sich gefunden hat, dann muss man überlegen, ja, was ist denn die richtige Antwort für dich, erfolgreich zu sein? Mhm. Ne? Dass man, und dann schrittweise darauf hinarbeiten. Und jetzt, das habe ich mir jetzt gerade nochmal nebenbei notiert, nicht, dass du dich gewundert hast, was ich jetzt am Telefon gemacht habe. Das wollte ich nicht sagen, bevor ich... Nein, bevor ich... Das mache ich immer, aber egal, nein. das wollte ich auch nochmal mitgeben. Keine Anstrengung bleibt ohne Ergebnis. Ja. Egal, was du machst, wenn du dich dafür anstrengst, wenn du dafür arbeitest, wird deine Anstrengung immer belohnt. Ja. Vielleicht nicht immer so, wie du es dir vorstellst. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Aber keine Anstrengung bleibt ohne Ergebnis. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich vor Augen halten muss. Bei uns Lehrern, ich meine, wir haben jetzt nicht so ein krass schweres Studium oder so gehabt. Oder keine Ahnung. What? Also Studium war schon, also im Gegensatz zum Referendariat war das chillig. Beim Sport habt ihr ein bisschen Federball gespielt. Ach, erzähl mir nichts hier, Alter. jetzt habe ich Alter wegen dir gesagt. Nein, alles gut. Boah, ich hatte die krasseste Klausur, die war in Sport, ne? Ja. Die ich hatte. Ja, wahrscheinlich überhaupt. So Ernährungs-Tralala. Nein, das war soziologisch-historische Fragen des Schulsports. Ja. Alle Leute, die jetzt an derselben Uni studiert haben wie ich, die wissen Bescheid, sind zu meinem Jahrgang. Da war eine Durchfallquote, wo ich bestanden habe, von 70%. Und weißt du, was der Prof gesagt hat? Dass du der beste Typ bist. Nein, der hat eiskalt wohl gesagt, das habe ich später im Nachhinein mitbekommen durch die Kommilitonen und auch die Mentoren, die dann halt mit ihm zusammengearbeitet haben. Er hat wohl gesagt, nachdem die Ergebnisse raus waren, 70% sind durchgefallen, dann ist die Arbeit ja viel zu einfach gewesen. Ich muss sie nochmal schwerer machen nächstes Semester. What? Der versucht seine Quote einzuhalten von 70% oder 80% Durchfallquote. Aber wenn du das dann schaffst, und dann bist du doch erfolgreich. Das war für mich mega Erfolg. Weißt du, wie glücklich ich war? Ich habe beim ersten Versuch, ich habe acht Wochen gelernt, durchgehend. Ich habe mit 4-0 bestanden. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Und alle meine Kommilitonen haben mich beneidet, dass ich beim ersten Versuch mit 4-0 bestanden habe. Ja. Das ist eine krasse Story. Nice, da gibt es aber nicht mehr. Im neuen Studium gibt es das nicht mehr. Ja. Also man kann sie noch schreiben, muss aber nicht, weil das irgendwie durch so ein Modul so festgehalten ist. Genau. Also ich finde, dass auf jeden Fall, ich merke jetzt, das wollte ich eigentlich sagen, zu der jetzigen Situation. Wir haben einen tollen Job, er ist jetzt nicht einfach, aber wir haben auch viel Zeit investiert, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, glaube ich. Ja. Ohne dass ich jetzt sage, unser Job ist oder der Studiengang und alles drumherum war mega schwer. Es gibt krassere Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also aber halt dafür, dass wir unseren Job haben und es uns gut geht, das ist die Frucht, die wir die letzten 10 Jahre, 20 Jahre quasi eingesetzt haben. Ich finde aber auch, die Dauer des Studiums ist heftig, Alter. So, jetzt sage ich schon auch wieder Alter. Die Dauer ist einfach krass, weil du arbeitest ja nebenbei oder musst irgendwann auch nebenbei arbeiten. Du kannst ja nicht 4-5 Jahre nur studieren, es sei denn, du bist so ein Rich Kid oder so. Also, das kommt auch hinzu. Ich bin jetzt nicht schlecht situiert vom Elternhaus, also ich wurde auch gut unterstützt, aber mein Vater hat auch immer gesagt, so, ey, wenn du nicht selber nebenbei arbeiten gehst, dann drehe ich dir den Hahn ab, dann musst du zusehen. Ja, ist doch richtig, so. So, also ich wurde immer darauf gedrillt zu arbeiten, nebenbei, und boah, das waren schon harte Zeiten zwischenzeitlich. So, also nicht wegen Cash, sondern einfach so, um das unter einen Hut zu bekommen, so. Naja. Auf jeden Fall, ich glaube, um hier an der Stelle nochmal Umo zu grüßen, gute Besserung, Grüße gehen raus, vielleicht hört er ja heute rein. Ich glaube, was er immer sagt, ist richtig nice, immer so, lass mal das und das machen, und dann immer so, ja, fühlst du es? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, so, man muss so ein Gefühl haben, dass du so eine gewisse Passion bei der Sache hast, um herauszufinden, welcher Erfolg zu dir passt. So. Ja. Also du schlägst ja bestimmte Wege ein, so, die du für, das spricht jetzt für langfristige Erfolge, die gehören ja quasi zu deinen Lebenszielen. So. Und die kleinen Erfolge sind die Meilensteine auf diesem Weg. Und ich glaube, du musst es einfach fühlen, so, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und dann wirst du, glaube ich, auch erfolgreich sein. Wenn du dir bei der Sache auch sicher bist, wenn du so ein bisschen Bauchschmerzen hast, kannst du in einer Sache vielleicht gut sein, aber du bist nicht so gut, als wenn du, also du bist nicht 100%. Weißt genau. Du? Deswegen ist auch Erfolg immer so relativ. Es muss jeder für sich entscheiden, was für dich Erfolg ist. Ja, du musst es fühlen. So, und dann kannst du auch gut erfolgreich werden. Du musst es fühlen. Du musst den Erfolg fühlen und du musst es merken, wenn du aus deiner eigenen Sicht nicht Erfolg hast. Nice. Okay. Was ist dein ganz ehrlich Moment? Ich glaube, das waren ganz viele. Ich würde jetzt nämlich nicht auf eins festlegen wollen. Aber fühlt euren Erfolg, euren Weg. Lest Bücher. Und das können wir nicht jede Woche sagen. Das warum? Lest Bücher. Und das ist heftig. Lest Bücher. Ihr werdet automatisch Erfolg haben, weil euer Denkstruktur sich ändert. Ja, das stimmt auch. Ja. Durch Lesen nimmst du andere Perspektiven ein und Denkweisen. Ja. Und wirst vielleicht kreativ. Okay. Und bleibt dran, immer noch bei Ganz Ehrlich, eurem Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Das war jetzt irgendwie umgekehrt, aber auch gut. Alles gut. Okay, ciao, ciao. Ciao.